Morning, morning and morning. Guten Morgen und guten Morgen. Peter is telling us that his eyes are now opened. It's been unveiled. Petrus erzählt uns, dass seine Augen nun geöffnet sind. Es wurde enthüllt. He says, we saw his magnificence and splendor. Er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit und Pracht. Although when he saw it, he didn't recognize it. Obwohl er sie damals nicht erkannte, als er sie sah. Now, look at verse 17. Schau nun auf Vers 17. Yes, Father God lavished upon him radiant glory and honor. Ja, Vater Gott überschüttete ihn mit strahlender Herrlichkeit und Ehre. When his distinct voice spoke out of the realm of majestic glory. Als seine deutliche Stimme aus dem Reich der majestätischen Herrlichkeit sprach. Now, what is he talking about? Worüber spricht er? He's obviously talking about Matthew chapter 17. Er redet offensichtlich über Matthäus Kapitel 17. What happened in Matthew 17? Was geschah in Matthäus 17? Jesus went up on the Mount of Transfiguration to Peter, James and John with him. Jesus stieg auf den Berg der Verklärung und nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit. And there the Bible said that the clothes of Jesus became radiantly white. Und dort, das berichtet die Bibel, wurden die Kleider Jesu strahlend weiß. We are told by some historians that the clothes that Jesus wore were red. Purple, like a wine red. Einige Historiker berichten, dass die Kleider, die Jesus trug, rot waren, purpurrot wie Weinrot. Here in Matthew 17 it says that on the mountain of transfiguration they became bright white. Hier in Matthäus 17 heißt es, auf dem Berg der Verklärung wurden sie strahlend weiß. And that's exactly what Peter's talking about. Genau darüber redet Petrus. He's talking about that incredible glory that he saw before his very eyes. Er spricht von dieser fantastischen Herrlichkeit, die er mit eigenen Augen gesehen hat. How do we know that's what he's talking about? Woher wissen wir, dass er genau das meint? Well, look at the next few words. Schau dir die nächsten Worte an. Endorsing him with these words. Und bestätigte ihn mit diesen Worten. This is my cherished son, marked by my love. Dies ist mein geliebter Sohn, der von meiner Liebe gekennzeichnet ist. All my delight is in him. An ihm habe ich meine ganze Freude. That's exactly what happened on the Mount of Transfiguration. Genau das ist auf dem Berg der Verklärung geschehen. They saw the glory and majesty of Jesus and they heard the voice endorsing Jesus. Sie sahen die Herrlichkeit und Majestät Jesu und hörten die Stimme, die Jesus bestätigte. Peter is now remembering at that incredible moment what all happened there. Petrus erinnert sich jetzt an diesen großartigen Moment, an das, was dort alles passiert ist. So he says, guys, I didn't invent that. It's not just some story. Er sagt, Leute, das habe ich nicht erfunden. Das ist nicht nur eine Geschichte. We actually were there. We witnessed it. We saw it. We heard it. Wir waren tatsächlich dabei. Wir sind Zeugen. Wir haben es gesehen und gehört. Look what he says. Schau, was er sagt. And we ourselves heard that voice resound from the heavens while we were with him on the holy mountain. Vers 18. Und wir selbst hörten diese Stimme vom Himmel her erschallen, während wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. So that experience obviously impacted Peter very deeply. Diese Erfahrung hat Petrus offensichtlich sehr tief beeindruckt. I wonder if this is the first time that Peter talked about this. Ich frage mich, ob Petrus hier zum ersten Mal darüber spricht. I'm not saying that he did. Ich behaupte nicht, dass er das tut. All I'm saying, I wonder. Ich sage nur, dass ich mich frage. Why do I wonder? Warum frage ich mich das? Because when he was up in the mountain, Jesus told him they're not allowed to talk to anybody about this. Weil Jesus ihnen auf dem Berg gesagt hat, dass sie mit niemandem darüber sprechen dürfen. So now Peter obviously has already told these people and he reminds them. Diesen Leuten hat Petrus dies offensichtlich schon erzählt und hier erinnert er sie daran. So he wants to make sure that it's not a story, it's a very serious thing. Er will ihnen klar machen, dass es sich nicht um eine Geschichte handelt, sondern um eine sehr ernste Sache. Jesus in all his majesty and glory. Jesus in seiner ganzen Majestät und Herrlichkeit. Was endorsed by the Father himself. Wurde vom Vater selbst bestätigt. Let's go to verse 19. Gehen wir zu Vers 19. We are slowly coming to the end of the first chapter of 2 Peter. Wir nähern uns langsam dem Ende des ersten Kapitels des zweiten Petrusbriefes. And I hope you guys are enjoying that. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Look, and so we have been given the prophetic word. Und so wurde uns das prophetische Wort gegeben. The written message of the prophet die geschriebene Botschaft der Propheten made more reliable and fully validated by the confirming voice of God on the Mount of Transfiguration. Die durch die bestätigende Stimme Gottes auf dem Berg der Verklärung noch verlässlicher gemacht und voll bestätigt wurde. Isn't it interesting that Peter does not go with the scriptures against the revelation? Ist es nicht interessant, dass Petrus nicht mit der Schrift gegen die Offenbarung argumentiert? Neither does he use the revelation against the scripture. Er setzt auch nicht die Offenbarung gegen die Schrift ein. So Peter says, we have been given the prophetic words written by the prophet. Petrus sagt, uns sind die von den Propheten geschriebenen prophetischen Worte gegeben worden. Look what he says. Schau, was er sagt. I love this so much. Ich liebe das so sehr. Jesus made more reliable and fully validated by the confirming voice on the mountain. Jesus wurde durch die bestätigende Stimme auf dem Berg verlässlicher gemacht und voll bestätigt. Isn't this a lesson for all of us to learn? Ist das nicht eine Lektion, die wir alle lernen sollten? How many Christians go either all the Bible, the Bible, the Bible, the Bible? Wie viele Christen sagen die Bibel, die Bibel, die Bibel, die Bibel? And they reject any prophetic experience. Und lehnen jede prophetische Erfahrung ab. And they think that the Bible is the only authority when God speaks. Sie glauben, dass die Bibel die einzige Autorität ist, wenn Gott spricht. And then there are other who are called the charismatics. Dann gibt es noch andere, die Charismatiker genannt werden. Here's what those people do. Diese Leute tun Folgendes. Ah, Revelation, Revelation, Revelation, Revelation. Ah, Offenbarung, Offenbarung, Offenbarung, Offenbarung. Now they talk about this prophetic experience, that prophetic experience. Lass mich über diese prophetische Erfahrung sprechen, jenes prophetische Erlebnis. Many of them don't even know the Bible. Viele von ihnen kennen nicht einmal die Bibel. Many don't even know where to find First Kings. Viele wissen nicht einmal, wo sie erste Könige finden. Many of them don't even know the books of the Bible. Viele von ihnen kennen nicht einmal die Bücher der Bibel. So here we find such an important truth. Hier finden wir eine so wichtige Wahrheit. That the written word and the experienced prophetic revelation go together. Dass das geschriebene Wort und die erlebte prophetische Offenbarung zusammengehören. I want you to just think for a moment with me, my friend. Ich möchte, dass du einen Moment mit mir nachdenkst, mein Freund. The experience they had was crazy. Die Erfahrung, die sie machten, war verrückt. It was not just sitting in his chair with Jesus in his quiet time and experiencing God. Es ging nicht darum, nur mit Jesus in einem Stuhl zu sitzen und Gott in der stillen Zeit zu erleben. No, it's hiking up on a literal mountain. Nein, sie wanderten auf einen echten Berg. On the literal mountain, two people who died long time ago are talking to Jesus. Auf einem echten Berg sprachen zwei Menschen mit Jesus, die vor langer Zeit gestorben waren. They've been gone for hundreds of years, Moses and Elijah. Sie waren schon seit hunderten von Jahren nicht mehr da, Moses und Elia. Then the color of Jesus' dress changes. Dann ändert sich die Farbe des Gewandes von Jesus. Out of nowhere comes a cloud. Aus dem Nichts kommt eine Wolke. And a voice. Und eine Stimme. Oh, that's a crazy experience. Das ist eine verrückte Erfahrung. I think tomorrow I'll continue the thought. Ich denke, morgen führe ich diesen Gedanken fort. See you guys. Bis dann, Leute.